Der Hebräer betrachtet es als sein gutes Recht, das Vertrauen der anderen zu missbrauchen. Ja, er verhöhnt sie noch um des Willen und bezeichnet die Vertrauensseligkeit als Dummheit. Das ist die gewaltige Kluft, die die Lebensanschauung des Hebräers von der unsrigen trennt und die niemals überbrückt werden wird. Mit allen Mitteln, die Kunden an sich zu locken, ist die Tendenz des jüdischen Händlers, und er lässt sich darin weder durch die Rücksichten des Anstandes noch der Scham behindern. Erst durch den Hebräer ist jenes feindliche Prinzip in unser Geschäftsleben eingedrungen, das in dem Abspenstigmachen der Kunden die wichtigste Aufgabe des Handels erblickt und jedes Mittel für erlaubt hält, um den Mitbewerbenden im Geschäft zurückzudrängen. Eine besonders bedenkliche Art der jüdischen Handelstaktik besteht darin, die Notlage der wahren Erzeuger auszubeuten. Die Juden benutzen die Verlegenheit des Handwerkers und Fabrikanten, um ihm die Waren zu Ausnahmepreisen abzuzwingen, ja, sie wissen durch allerlei Schiebungen, den Produzenten in solche Verlegenheit zu bringen. Auch diese Klage ist alt. Der Hebräer sucht zuweilen nicht mehr von den Kunden zu profitieren, sondern er macht seinen Gewinn aus den Taschen der Fabrikanten und Lieferanten. Er verkauft die Waren billiger, als er sie erwirbt, und bleibt schließlich den Hauptteil schuldig. Es liegt in der Natur des jüdischen Denkens, andere Wege zu gehen als der normale Verstand. Der Hebräer denkt gleichsam um die Ecke. Seine Gedanken gehen den entgegengesetzten Weg der natürlichen. Während der arische Verstand auf das Schaffen und Aufbauen gerichtet ist, sind der Hebräer allerwegen auf Verwirrung und Ausschöpfung, auf Verfall und Zersetzung. Er sucht seinen Vorteil in dem Schaden der anderen, sein Emporkommen in dem Niederdrücken der nichtjüdischen Mitmenschen. Das jüdische Denken ist immer negativ gerichtet, der Hebräer ist der geborene Zersetzungsbazillus. Darum kann gesundes menschliches Denken den jüdischen Spekulationen nur sehr schwer folgen. Aus dem gleichen Grunde ist der Hebräer für die Mehrzahl der Menschen ein unverständliches Wesen. Der Jude kennt unsere Art zu denken und zu empfinden, aber wir kennen die seine nicht. Der Hebräer rechnet mit Sicherheit auf unsere geraden Schlussfolgerungen, wir aber vermögen mit seinen krummen Gedanken nicht Schritt zu halten. Darum verrechnet der Jude am Deutschen sich selten, der Deutsche am Juden sich fast immer. Und so hat der Hebräer eine scheinbare Überlegenheit über uns erlangt, die schließlich aber nur in einer gewohnheitsmäßigen Umkehrung des natürlichen Denkens und Empfindens wurzelt. All sein Trachten ist darauf gerichtet, die Triebe und Regungen der anderen irre zu leiten, um sie zu missbrauchen. Der Hebräer ist kein natürliches Wesen mit unmittelbaren Regungen, eher eine Vexiermaschine mit perverser Geistesrichtung. Alles ist dort unter Verleugnung der Vernunft und Sittlichkeit auf den Kopf gestellt und gegen das natürliche Menschenwesen gerichtet. Wer sich nicht einigermaßen über die talmudischen Bücher belehrt hat, wird den Juden nie verstehen. Es dünken sich manche Leute recht weise, wenn sie dem Geschäftsmann, der sich beklagt, gegen den Juden nicht bestehen zu können, den Rat erteilen, mache es auch so wie der Jude. In Wirklichkeit heißt das, verleugne alle sittlichen Beweggründe deiner Handlungsweise und steige auf die Stufe eines niedrigen Geldverdieners und Genussmenschen hinab. Die Aufgabe eines ernsten Kulturwillens muss dahin gehen, das Gemeine niederzuhalten oder auszuscheiden, damit es das Edle nicht in seiner Entwicklung hemmt, nicht unter die Füße tritt. Der Hebräer ist der Vortänzer im Cancan der Pöbelei. Er nennt das Hinabsinken in die Gemeinheit Fortschritt und bezeichnet hingegen alles Edelmenschliche als rückständig und reaktionär. Ehemals bestand der Wettkampf in der Güte der Erzeugnisse. Wer die beste Ware lieferte, hatte den meisten Zuspruch. Der Hebräer hat durch Preisunterbietung den Wettkampf in das Gegenteil verkehrt. Heute tritt die Minderwertigkeit der Waren in den Wettbewerb. Die Ankündigung, dass man billigere Preise nehme als die Konkurrenz, galt in alter Zeit als der höchste Grad kaufmännischer Unanständigkeit. Der Hebräer mit seinem ganz anders gearteten Sinn hat kein Gefühl für solche Würde und solchen Anstand. Wer mit dem Hebräer konkurrieren soll, ist gezwungen, auf dessen sittliche Stufe hinabzusteigen. Es ist, als ob ihn ein unersättlicher Hass beseelte gegen alle Nichtjuden, die etwas besitzen, als ob er sich allein berufen fühle, allen materiellen Besitz der Welt für sich und die Seinen zu beanspruchen, als ob er keine Ruhe fände, solange noch Geld und Gut in den Händen von Nichtjuden sind. Hinter der jüdischen Kampftaktik lauert immer der Monopolgedanke, die Alleinherrschaft, der Wunsch nach Vernichtung aller Mitstrebenden. Den Hebräer beherrscht ein dunkler Trieb nach Störung und Zerstörung, nach Wirrnis und Auflösung, die die Ausraubung der anderen erleichtern, denn in dem allgemeinen Verfall fällt ihm der reichste Raub zu. Sicher aber hat diese jüdische Tendenz im Wirtschaftsleben die öffentliche Moral immer weiter heruntergedrückt und alles Gemeingefühl in der Gesellschaft ertötet. Das Prinzip der schonungslosen Selbstsucht ist zur Herrschaft gelangt, das Recht des Einzelnen, sich mit allen Mitteln zu bereichern, auch wenn die Gesamtheit darunter Schaden leidet und Staat und Moral in die Brüche gehen. Die Rothschild, Bleichröder, Guttmann, Hirsch haben Hunderte von Millionen in wenigen Jahrzehnten zusammengebracht, aber vergeblich suchen wir nach großen, staunenerregenden Werken, die sie schufen. Wir sehen höchstens, dass sie andere produktive Menschen raffiniert auszunutzen wussten, um ungeheure Reichtümer aufzuspeichern. Wir sehen auch nicht, dass sie ihr Leben dabei aufs Spiel gesetzt hätten. Sie waren die Geldgeber und Spekulanten, die zuletzt den ganzen Segen fremder Arbeit einheimsten, ohne selber etwas Nennenswertes zu leisten. Keineswegs ist der Hebräer erst durch äußeren Zwang der Verhältnisse zum Wucherer und Betrüger geworden. Er ist von vornherein nie etwas anderes gewesen. Das geht deutlich aus seinen uralten Gesetzen und Lehren hervor, die sich mit fast kaum etwas anderem beschäftigen als mit der Ausnutzung und Betörung der nichtjüdischen Menschheit. Immer wieder muss die falsche Vorstellung bekämpft werden, als ob der Reichtum der bei uns lebenden Juden eine Bereicherung des Volksvermögens darstelle. Stellen sich doch die Hebräer selber außerhalb der Nation, somit darf ihr Reichtum nicht zu unserem Nationalvermögen gezählt werden. Im Gegenteil, der jüdische Reichtum ist die Summe dessen, was uns an Wohlstand verloren gegangen ist. Er befindet sich heute in den Händen einer fremden, feindlichen Nation, die ihn benutzt, uns zu bedrücken. Während die Lebensanschauungen und sittlichen Pflichten der arischen Völker sich im Laufe der Zeit gewandelt haben und immer freier und humaner geworden sind, gilt das Gleiche vom Judentum nicht. Sein Gesetz ist starr und unwandelbar bis auf den heutigen Tag. Das Judentum hat seit fast 3000 Jahren keinen sittlichen Fortschritt zu verzeichnen. Das jüdische Gesetz ist der starre Buchstabenglaube mit Ausschaltung aller eigenen Vernunft und alles freien Ermessens. Das Judenvolk ist das willenlose Werkzeug einer abstrakten Idee, die zum Gott erhoben wurde und deren letztes Ziel die Ausraubung und Vernichtung der ehrlichen Menschheit ist. Die treibende Kraft in diesem Kampfe ist der Menschenhass, der lebensfeindliche Wille, der böse Geist. In allen Stücken zeigt der Hebräer die Züge des Parasiten. Er gewinnt seine Existenzmittel nicht unmittelbar aus der Natur, aus dem Boden, sondern erst durch die Vermittlung eines anderen Lebewesens, an dessen Gliedern er sich festsaugt. Solange wir nicht des Öfteren erleben, dass ein jüdischer Handelsmann seinen Sohn Bauer oder Schmied, Zimmermann oder Schiffer werden lässt, solange wird sicher niemand an die echte Mensch- oder Deutschwerdung des Volkes Juda glauben. Gewiss besitzt der Hebräer eine große Anpassungsfähigkeit, aber es wäre irrig, von seiner äußerlichen Einpassung in die Lebensverhältnisse der Nationen ein völliges Aufgehen der Juden in anderen Völkern zu erhoffen. Die jüdische Eigenart weicht zu weit von dem Naturell aller anderen Völker ab, um jemals eine völlige Verschmelzung wahrscheinlich zu machen. Schließlich aber ist es die jüdische Lebensanschauung und das jüdische Sittengesetz, welche keine dauernde Gemeinschaft mit anderen Nationen zulassen. Ich glaube, es wird wenig Widerspruch finden, wenn ich den Durchschnittsjuden charakterisiere als geschäftsgewandt und beredt, geldsüchtig und sparsam, verschlagen und verstellungsfähig, körperlicher Arbeit abgeneigt, wollüstig und schamlos, eitel, feige und frech. In Wirklichkeit beschränken sich die Verstandesspekulationen des Hebräers auch nur auf enge Gebiete, wo es sich um die Erreichung des Vorteils und die Blendung und Irreleitung des Gegners handelt. Nur da ist er Meister. Überall aber, wo es sich auf ein tieferes Eindringen in künstlerische, technische, naturwissenschaftliche Erkenntnisse ankommt, langt der Judenverstand nicht aus. Darum ist der Hebräer niemals Erfinder oder Künstler großen Stils. Und wie er selber ist, so hat der Jude sich auch seinen Gott erdacht. Der jüdische Gott steht außerhalb der Natur als ein Despot, der die Dinge nach Willkür zu seinen Zwecken leitet. Er lässt allerlei widernatürliche Wunder geschehen und richtet alles so ein, dass es seinem Lieblingsvolke zum Vorteile gereicht.